Check. Gleitzeit beim Deutschlandfunk. Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Soundcheck. In den beiden kommenden Stunden nur Musik mit Flaschenhälsen, Metallröhren und Ähnlichem auf Gitarrenseiten. Am Mikrofon ist Michael Frank. Die US-amerikanische Band The Jesus Lizard samt Slide-Gitar und einem der vielen heftigen Stücke ihrer 91er CD Goat. Auf den ersten Blick sieht das Slide-Spiel eigentlich ganz leicht aus. Man muss sich nicht anstrengen, um die Gitarrenseite zwischen den Bünden mit dem Finger niederzudrücken. Man steckt sich einfach ein Metall- oder Glasröhrchen auf einen Finger der Griffhand und gleitet damit ohne Druck stufenlos zwischen den Tönen hin und her. Das genaue Treffen der gewünschten Töne ist dann allerdings nicht mehr so einfach. Die Technik, mit einem Metallstück über die Saiten zu gleiten, ist nicht nur in Blues- und Rockmusik beliebt und auch nicht nur bei der normalen akustischen oder E-Gitarre. Bei der Pedal-Steel-Gitarre denkt man automatisch an Country-Musik, mehr in den USA, ich jedenfalls. Der englische Pedal-Steel-Virtuose B.J. Cole spielt darauf aber auch ganz andere Musik, Stücke von sogenannten E-Musik-Komponisten, von Claude Debussy, Maurice Ravel und von Erik Satie. Hier dessen dritte Gnossienne von 1890, ursprünglich für Klavier geschrieben, jetzt aber mit B.J. Cole's Pedal Steel Guitar. 1989 erschien diese Ambient-Fassung von Erik Satis dritter Gnossienne auf BJ Coles Album Transparent Music. In der zweiten Soundcheck-Stunde gibt's noch einiges mehr von der Pedal-Steel-Gitarre zu hören. Wer immer im Bereich Blues und Rock vorhat, Slide-Gitarre spielen zu lernen, kommt früher oder später nicht daran vorbei, Elmore James genauer zuzuhören. Der scheppernde, auf einer elektrisch verstärkten Gitarre gespielte Slide-Riff, etwa von Dust My Broom, war so etwas wie sein Markenzeichen und tauchte auch in vielen anderen Stücken von ihm auf. Natürlich lagen die Wurzeln davon im Country-Blues, etwa eines Robert Johnson. Jeremy Spencer, in der Blues-Phase von Fleetwood Mac Ende der 60er Jahre deren Slide-Spezialist, war absoluter Elmore James-Fanatiker. Jetzt aber nicht ein Stück von Elmore James mit diesem typischen Riff, sondern eine mindestens genauso lebendige Slide-Gitarre bei Shake Your Money Maker. Shake your money maker. Shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, and then shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker. Das war zunächst Elmore James, eine Aufnahme vermutlich aus den 50er Jahren. Elmore James starb an einem Herzanfall vor fast genau 30 Jahren, Ende Mai 1963. Nach Elmore James spielte gerade der gebürtige Hawaiianer Sol Hopi seine Mischung aus traditioneller Volksmusik von Hawaii und amerikanischem Jazz. 12th Street Drag war das gerade, eine Aufnahme aus der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Tatsächlich hat Hawaii eine ganze Menge mit der Geschichte vieler Arten von Gleitgitarre zu tun. Der Legende nach soll ein gewisser Joseph Kekuku eines Abends 1889 in einem Schlafsaal von Honolulu aus Versehen einen Kamm auf die Gitarrenseiten fallen gelassen haben, und mit dem anschließenden Verrutschen des Kamms war ein neuer musikalischer Klang geboren. Mindestens zwei weitere, völlig andere Geschichten existieren noch über die Entdeckung des Slide Sounds auf Hawaii. Die Hawaii-Gitarre ist ursprünglich eine normale akustische Gitarre in spezieller Stimmung. Sie wird flach auf die Knie gelegt und statt der Finger benutzt man ein Stück Metall oder Glas zum Abgreifen der Töne und Gleiten auf den Saiten. Später gab es elektrifizierte Modelle. Die Steel-Gitarre und die Pedal-Steel-Gitarre der Country-Musik sind also direkte Nachfahren der hawaiianischen Art, Gitarre zu spielen. Mitte der 20er Jahre waren hawaiianische Klänge groß in Mode. In Los Angeles gab es eine ganze Reihe von Nachtclubs mit entsprechenden Namen, diverse Hawaii-Filme folgten und auch der Komponist Kurt Weill fand den Klang der Hawaii-Gitarre wohl interessant. Zwei Stücke aus der Drei-Groschen-Oper sehen dieses Instrument nämlich vor, die Zuhälterballade und der Kanonensong. Sol Hopi, der zuletzt zu hören war, war mit Sicherheit einer der einflussreichsten Steel-Gitarrespieler. Gerade auch Country-Musiker ließen sich von ihm inspirieren, manche allerdings wohl so weit, dass sie manche Soli fast Ton für Ton kopierten. Die Popularität hawaiianischer Musik und mithin der Hawaii-Gitarre war in der zweiten Hälfte der 20er Jahre tatsächlich auch der Impuls dafür, dass die erste elektrische Gitarre Anfang der 30er Jahre eine Hawaii-Gitarre war. Nicht wegzudenken aus der Country-Musik ist die Dobro. Der Name des Instruments geht auf ihre Erfinder, die Dopiera Brothers, zurück. 1928 stellten sie den Prototyp einer Gitarre vor, in deren Holzkorpus ein oder mehrere Metallresonatoren eingebaut sind. Natürlich klingt das Instrument dadurch lauter. Und bei der National Steel Guitar ist dann sogar der ganze Korpus aus Metall. Bluesmusiker spielen sie oft. Man kann die Dobro-Gitarre in normaler Stimmung wie jede andere Gitarre auch spielen. Oder man legt sie sich, à la Hawaii, auf die Knie und benutzt spezielle Stimmung. Und natürlich eine Metallwalze in der linken Hand. Jerry Douglas gilt als einer der besten Dobro-Spieler. So on and so forth und so weiter und so fort, nannte er das folgende Stück. Thank you. Jerry Douglas mit Slide Sounds auf der Dobro. Bei einem französischen Label sind seit 1990 inzwischen 3 ganze CDs erschienen, die ausschließlich allen möglichen Slide-Spielarten gewidmet sind. Die CD Everybody Slides Volume 2 erschien in diesem Jahr und daraus jetzt Steve Kimmock von der kalifornischen Band Zero mit normaler Rhythmusgitarre und der Lap-Steel-Gitarre, der, die man auf dem Schoß hält. Thank you. so eine Art Pat Metheny mit Slide Fusion Musik, wenn man Schubladen will. It's Up to You von Steve Kimmock. Bekanntermaßen lösten die psychedelischen Zeiten Mitte und Ende der 60er Jahre eine ganze Reihe von Klangexperimenten aus. Und auch eine so traditionsreiche Sache wie das Slide-Spiel bewegte sich mitunter in ganz ungewohnte Sphären. Pink Floyd experimentierten ja anfangs sowieso mit den verschiedensten Klängen und Spielweisen, Echo, Geräuschen und so weiter. Und Syd Barrett, Urgitarrist und Hauptsongschreiber, setzte auch die Metall- oder Glasröhre auf den Gitarrenseiten mitunter ganz anders als gewöhnlich ein. Wie viel davon auf den Gitarrenunterricht zurückzuführen ist, den er einst von seinem Freund und Nachfolger David Gilmour erhalten hatte, dürfte nicht mehr so leicht herauszufinden sein. In einer Floyd-Biografie weist Gilmour darauf hin, er hätte vor Syd Barrett ein Echo-Gerät benutzt und Slide hätte er auch gespielt. Er wolle nicht damit zitiert werden, dass er Syd alles beigebracht habe, aber ein oder zwei Sachen in Syd Barretts Gitarrenstil kämen von ihm, Gilmour. Interessant und für die damalige Zeit sehr frei hörte sich Syd Barretts Gitarrenspiel aber auf alle Fälle an. Der folgende Ausschnitt stammt aus einer über 16-minütigen Version von Interstellar Overdrive, die erstmals im Film Tonight, Let's All Make Love in London zu hören war. Thank you. meinen Ohren gar nicht so weit entfernt von dem aktuellen Trance-Trend der Diskotheken. Ein hypnotisch sich wiederholender Bass und Schlagzeugruf und darüber abfliegende Space-Sounds. Nur etwas menschlicher klingt das, weil es handgemacht war. Das war David Allens Gong mit einem Stück aus dem Soundtrack zu dem Film Continental Circus, aufgenommen vermutlich 1970. Die auf- und abwehenden Sphärenharmonien erzeugte David Allen auf der Gitarre. Die Saiten werden nicht mehr durch ein Plektrum oder Finger angeschlagen. Ein Metallstab wird mit der rechten Hand sacht auf der Stelle über die Saiten gerieben, sodass sie in Schwingung versetzt werden. Wie bei der Geige mit einem Bogen kann man so endlos lang stehende Akkorde erzeugen, deren Klangfarbe man dann auch noch durch das Wah-Wah-Pedal und andere Effekte variieren kann. Richtig abgespaced klingt das aber erst, wenn man ein Echogerät zuschaltet. Glissando-Gitarre nannte Allen diese Spielart, und auch hier gibt es unter Biografen noch keine Einigung über den Ursprung. Hat sich David Allen von Syd Barrett's Slide-Experimenten inspirieren lassen oder umgekehrt? Manchmal hört man solche Klänge ja auch von David Gilmour. Sicher ist aber, dass diese Spieltechnik quasi wie eine olympische Flamme im Gong-Dunstkreis und bei verwandten Bands wie Here and Now weitergereicht worden ist. Und über den ehemaligen Gong-Gitarristen Steve Hillage tauchte dieser Sound auch im aktuellen Trance-Trend wieder auf, bei The Orb, glaube ich. Der Metallgegenstand, mit dem David Allen seinerzeit seinen charakteristischen Glissando-Sound erzeugte, war übrigens der Gong mehr nach ein chirurgisches Instrument, das er auf einem Pariser Flohmarkt fand. Zurück aus dem Weltall, Mean Town Blues, Johnny Winter mit Rick Derringer und Co. We'll be right back. you're still trying to make it, man. We're not you down. Willie Johnson, Dark Was the Night, aufgenommen am 3. Dezember 1927 in Dallas, Texas. Einer der Wurzeln des Einsatzes eines Flaschenhalses oder Metallrohrs bei der Bluesgitarre ist möglicherweise der Erfolg der Hawaii-Gitarre in den USA der 20er Jahre. Es gibt aber auch Stimmen, die auf afroamerikanische One-String-Instruments hinweisen. Die konnte sich eigentlich jeder aus etwas Draht als Saite, einem Besenstiel als Hals und einer Zigarrenkiste als Klangkörper selber zusammenbasteln. Die Saite wurde angerissen und die Tonhöhen unter anderem durch Auf- und Abgleiten mit einem Stück Holz auf der Saite erzeugt. Der berühmte Bluesmusiker und Komponist W.C. Handy beobachtete angeblich schon 1903 einen Gitarristen in Mississippi, der seine Gitarre mit einem Taschenmesser als Slide spielte, lange bevor die Hawaii-Mode in den USA ausbrach. Zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde noch einmal unerwartete musikalische Berührungspunkte. Bree Bushan Kabra hat die Slide-Gitarre und klassische indische Musik zusammengebracht. Auf der schon erwähnten CD Slide Crazy findet sich seine Version eines traditionellen Stücks aus seiner Geburtsregion Rajasthan.